Ödipus auf Kolonos, Teil 3. Kreon mit Gefolge, die Vorigen. Kreon, o Männer, edle Bürger, ihr aus diesem Land, wohl hat, ich seh es, über mein Erscheinen hier, der Überraschung Schrecken euch das Aug erfüllt. Doch fürchtet mich nicht, bietet mir kein böses Wort, ich komme nicht, euch irgend Übles anzutun. Ein Greis, ja, bin ich und gelangt in diese Stadt, die, wenn in Hellas eine, stark und mächtig ist. Ich alter ward gesendet, dass ich diesen Mann bestimmte, mir zu folgen in der Theber Land. Nicht einer hat mich abgeschickt, die ganze Stadt hat mir's geboten, weil mir mehr, denn allen sonst, als an Verwandtem, seine Not zu klagen ziemt. So höre mich denn, schwer bedrängter Ödipus, und komm nach Hause. Kadmos ganzes Volk erhebt den Ruf nach dir und billig, doch vor allem ich, der, anders wär er aller Menschen schlechtester, am schwersten sich um deine Leiden härmt, o Greis, zu schauen dich armen, wie du fremd in steter Flucht umirrend, nur von einer Dienerin geführt, beraubt der Nahrung, wanderst. Ach, ich glaubte nie, dass diese jemals sinken wird in solche Schmach, in die sie nun versunken, Unglückselige, die dein und deines Hauptes pflegt zu jeder Zeit mit karger Nahrung, noch so jung, der Ehe noch nicht kundig, nein, dem nächsten Räuber bloßgestellt. Ist, was ich armer sagte, nicht die höchste Schmach, die dich und mich und unser ganzes Haus entehrt? Doch weil das Offenbare sich nicht bergen lässt, so folge du mir bei der Heimat Göttern, Freund. Birg du die Schmach, zu deiner Ahnen Burg und Haus dich wendend, biete dieser Stadt den Scheidegruß des Freundes, wohl verdient sie ihn, doch größere Scheu gebührt der Heimat, die so lange dich gepflegt. Ödipus, du Frecher, dreist zu allem, der aus jedem Ding den Schein gerechter Sache schlau zu spinnen weiß, warum versuchst du dieses, willst mich wiederum im Netz verstricken, wo das Herbste meiner harrt? Denn früher, als mich meines Hauses Leid so schwer getroffen, daß Verbannung mir für Wonne galt, ward meinem Wunsche solche Gunst mißgönnt von dir. Doch als der Seele grimmer Schmerz gesättigt war und mir, daheim zu leben, schien ein süßes Glück, da stießest, warfest du mich aus, da waren dir des Blutes Bande keineswegs so teuer mehr. Nun willst du wieder, da du siehst, wie diese Stadt samt allem Volke wohlgesinnt mir Hülfe leiht, das Rauhe sanft aussprechend mich von hinnen ziehen. Doch welche Lust kann aufgedrungene Liebe sein? Wie, wenn ein Mann auf ungestümes Bitten dir Wohltaten oder Hülfe kalt verweigerte und erst, nachdem dir, was du willst, in Fülle ward, willfahrte, wann ihm keinen Dank die Gunst gewinnt, sprich, wäre das nicht ein verächtlich leerer Dienst? Nun, solche Dinge bietest du mir eben dar, die schönen Worten lauten, schlecht in Werken sind. Auch diesen sag ich's, dass sie sehen, wie schlecht du bist. Du kommst mich fortzuführen, nicht zu meinem Haus, Nein, außen soll ich wohnen, daß die Theberstadt frei sei der Übel, die von diesem Land ihr drohn. Das wird dir nicht, das wird dir, daß mein Rachegeist ein ewig Schreckbild hausen wird in Kadmos Reich, und meine Söhne können einst von meinem Land nicht mehr Besitz erlangen, als zum Grab genügt. Ist Thebes Los nicht besser mir als dir bekannt? Um vieles, weil ich sein Geschick von Weiseren, von Phöbos, ja, von dessen Vater Zeus vernahm. Du aber kamst mit tückevollem Mund daher, mit viel gewandter Zunge, doch dein Reden wird mehr Schaden dir bereiten, als ersprießlich sein. Nun geh, ich weiß, dich wenden meine Worte nicht, uns aber lass hier leben, denn wir leben nicht elend in solcher Lage selbst, wenn's uns behagt. Kreon, wie? Wähnst du, daß das eben ausgesprochene Wort mir größeres Unheil oder dir bereiten wird? Ödipus, mir ist es höchste Wonne, wenn du weder mich bereden kannst, noch diese, die mir nahe stehen. Kreon, so pflanzte Weisheit nicht einmal die Zeit dir ein. Ein Hohn dem Alter, lebst du fort unseliger? Ödipus, du bist ein Held in Worten, aber redlich fand ich keinen noch, der blendend über alles sprach. Kreon, ein anderes treffend reden und ein anderes viel. Ödipus, als ob du bündig sprächest und das Treffende. Kreon, nur freilich dem nicht, dessen Sinn dem deinen gleicht. Ödipus, geh, auch für diese sprech ich, und belaure nicht mich hier an dieser Stätte, wo ich wohnen muß. Kreon, zu Zeugen ruf ich diese, wie du Freundes Wort mit schnödem Wort erwiderst, hasch ich dich dereinst. Ödipus, wer darf mich haschen? Schützen mich die Männer hier? Kreon, traun, ohne dies auch wartet dein des Leids genug. Ödipus, was hast du vor? Was sollen diese Drohungen? Kreon, die eine deiner Töchter hab ich schon geraubt und weggesandt, die andere führ ich gleich davon. Ödipus, weh mir! Kreon, zum Weherufen hast du bald noch weitern Grund. Ödipus, du raubtest meine Tochter? Kreon, bald auch diese da. Ödipus, was wollt ihr tun, o Freunde? Mich verlasset ihr und treibt aus eurem Lande nicht den Frevler fort? Der Chor zu Kreon. Von hinnen, Fremdling, eilig, was du jetzt beginnst und was du früher ausgeübt, ist ungerecht. Kreon zu seinen Dienern. Ihr dort entführet ungesäumt die Dirne mir mit Zwang, wofern sie willig euch nicht folgen will. Antigone, wo soll ich hinfliehen? Wehe mir, wo find ich Schutz bei Göttern oder Menschen? Der Chor. Was beginnst du, sprich? Kreon, nicht diesen Mann hier rühr ich an, die meine nur. Ödipus, o Landesherrscher! Der Chor zu Kreon, Ungerechtes tust du hier. Kreon, Gerechtes! Der Chor, wie Gerechtes? Kreon, mein ist, was ich nahm. Ödipus, vernimm, o Staat, der Chor. Wie, wie, Fremdling, lass von ihr, oder gleich brauch ich Gewalt an dir. Kreon, zurück, der Chor, nicht vor dir, wenn du so Freches wagst. Kreon, mein Volk bekämpfst du, wenn du mir ein Leides tust. Ödipus. Ha, dieses rief ich selbst ihm zu. Der Chor. Lass ungesäumt das Mädchen ledig. Kreon. Nicht gebeut, wo Macht dir fehlt. Der Chor. Dir sag ich, lass sie. Kreon. Ich zu dir, geh deinen Weg. Der Chor. Hieher, Bürger, eilt, o eilt flugs heran, weh, es verhöhnt die Stadt, unsere Stadt Gewalt, so eilt flugs hieher. Antigone. Sie ziehen mich fort, mich Arme, helft, o Freunde, helft. Ödipus. Wo bist du, Tochter? Antigone. Mit Gewalt davongeführt. Ödipus. Die Hände ausstreckend. Kind, reiche mir die Hände. Antigone. Weh, ich kann es nicht. Kreon. Zu den Dienern. Ihr führt sie fort. Antigone wird abgeführt. Ödipus. O weh mir, Unglückseligen! Kreon. So wirst du denn auf diesen Doppelstab gelehnt nie mehr dahinziehen, aber weil du deinem Land und deinen Freunden trotzen willst, die also mir zu tun geboten, ob ich gleich der Herrscher bin, so trotze. Wohl erkennst du's einst in später Zeit, dass dir so wenig fromme, was du heute tust, als was du früher tatest, trotz der Freunde Rat, dem Zorn gehorchend, der dir Unheil stets erschafft. Will gehen. Der Chor. Vertritt ihm den Weg. Du bleibst, o Fremdling. Kreon. Nicht berührt mich, sag ich euch. Der Chor. Dich lass ich niemals, da du diese mir geraubt. Kreon. So wirst du bald ein höheres Lösegeld der Stadt auflegen, denn nicht diese zwei ergreif ich nur. Der Chor. Was willst du mehr noch? Kreon. Auf Ödipus deutend. Den ergreif und führ ich weg. Der Chor. Du redest keck. Kreon. Und ohne Säumen wird's geschehen, wenn dieses Landes Herrscher mir es nicht verwehrt. Ödipus. Schamlose Zunge, legst du gar an mich die Hand? Kreon. Schweig stille, sag ich. Ödipus. Mögen hier die Göttinnen die Stimme mir nicht rauben, ehe ich dir geflucht, Ruchloser, der mein schwaches letztes Auge mir dem Augenlosen mit Gewalt entreißt und flieht. Ja, lasse dafür dein Geschlecht und dich der Gott, der alles siehet, Helios, der einst der Grauen in einem Leben düster, wie das meine war. Kreon. Ha, seht ihr das, des Landes Eingeborene? Ödipus. Sie sehen mich und dich zugleich und wissen wohl, dass wider deine Taten nur das Wort mich schirmt. Kreon. Ich halte mich nicht länger, schlepp ihn mit Gewalt von hinnen, bin ich auch allein und alter schwer. Ergreift den Ödipus. Ödipus. Ich armer, ach! Der Chor. Ha, welch kühner Stolz führt dich hierher, dass du das zu vollenden denkst. Kreon. Ich denk's. Der Chor. Dieses Volk achtet ich dann für nichts. Kreon. Der Schwache schlägt den Starken auch, hilft ihm das Recht. Ödipus. Vernehmt ihr, was er redet? Der Chor. Was er nie vollbringt, lebt aber Zeus. Kreon. Zeus weiß es, doch du weißt es nicht. Der Chor. Ist das nicht Hohn? Kreon. Hohn ist es, aber trag ihn nur. Der Chor. Wohlauf, alles Volk, wohlauf, Landesherr, eilet heran, geschwind, eilet, es drängt Gewalt, gewaltvoll daher. Theseus mit Gefolge, die vorigen. Theseus, welch ein Lärm, was ist geschehn hier? Sagt, von welcher Furcht erfüllt, störtet ihr mein Pfarrenopfer, das ich dort dem Meeresgott brachte, der Kolonos hütet? Sprecht, damit ich alles weiß, was es sei, das mich daher trieb schneller, als dem Fuß gefiel. Ödipus, mein Teurer, denn ich kenne deiner Stimme Ton. Ach, Schweres litt ich eben jetzt von diesem Mann. Theseus, was war es? Wer hat Leides dir getan? O sprich! Ödipus, er, den du siehst hier, Kreon, hat mein Töchterpaar, die einzig treuen Stützen, mir hinweggeraubt. Theseus, wie sagst du? Ödipus, was ich dulden muß, vernahmest du. Theseus, auf denn, so schnell als möglich geh ein Diener mir zurück zum Altar, alles Volk zu nötigen, mit lassem Zügel hoch zu Pferd und ohne Ross vom Opfer hin zu eilen, wo die Mündungen der beiden Wege sich in eins zusammenziehen, daß uns die Jungfrauen nicht entgehen und ich ein Spott des fremden Mannes werde, durch Gewalt besiegt. Auf! Tut in Eile mein Gebot. Ein Diener geht, den Fremdling hier, gehorcht ich meinem Zorne, wie er's würdig ist, nicht unverwundet, ließ ich ihn aus meiner Hand. Doch welcher Satzung folgend er hieher gelangt, nach dieser, keiner andern, fall auch ihm der Spruch. Du sollst aus diesem Lande nicht abziehen, bevor du mir die Jungfrauen sichtbar hier vor Augen stellst, denn würdig hast du weder dein gehandelt noch der Ahnen, deren Sohn du bist, noch deines Volks, der du die Stadt heimsuchen, die dem Rechte dient und alles ordnet nach Gesetz, in rohem Mut einbrachst, verhöhnend, was im Lande heilig gilt, und raubst gewaltsam und entführst, was dir beliebt. Du wähntest, knechtig, oder leer an Männern sei die Stadt des Theseus, und ich selbst machtlos und nichts. Doch nicht zum schlechten Manne zog dich Thebe groß. Es liebte nie, rechtlose Männer aufzuziehen und würde dich nicht loben, wenn es hörte, wie du mich beraubst und Götter und Schutzflehende aus ihrer Freistatt mit Gewalt von dannen führst. Ich würde niemals, wenn ich käme in dein Gebiet, dem Landesherrn zum Trotze, wer es immer sei, und hätt ich auch das allerbeste Recht dazu, Gewalt und Raub verüben. Nein, ich wüsste wohl, wie gegen Bürger sich der Gast benehmen soll. Du schändest, ohne dass sie solche Schmach verdient, die eigne Heimat, und der Jahre volles Maß stellt dich zugleich als Greisen und als Toren dar. Ich sagte vorhin, und ich sag es wiederum, man führe mir die Mädchen unverweilt zurück, verlangst du nicht, Insasse dieses Lands zu sein, gezwungen, nicht freiwillig. Und dies sag ich dir mit freiem Munde, wie es mir vom Herzen kommt. Der Chor. Sieh, Fremdling, was dein wartet, zwar dem Stamme nach erscheinst du edel, doch die Tat bewährt dich schlecht. Kreon, nicht weil ich dachte, männerleer sei diese Stadt, o Sohn des Ägeus, oder ratlos, wie du sagst, vollbracht ich solches. Glaubt ich doch, daß nimmermehr um meine Blutsverwandten solcher Eifer euch befallen werde, sie zu hegen mir zum Trotz. Ich wußte, niemals würdet ihr den Schandbaren, den Vatermörder pflegen, nie den Frevler, den der Greuelbund mit seiner Mutter schändete. Ich wusste, daß des Ares weises Volksgericht in eurem Lande heimisch ist, das nicht erlaubt, daß solcher Flüchtling Wohnung nehm in dieser Stadt. Hierauf vertrauend eignet ich den Raub mir an und hätte das auch nie getan, wofern er nicht mit bittern Flüchen mein Geschlecht und mich verwünscht. Für solches Leid schien solche Rache mir gerecht. Ein anderes Alter kennt der Zorn ja keines als den Tod. Die Toten rührt allein der Kummer nicht, und nun beginne, was dir auch gefallen mag, denn ich, verlassen, wie ich bin, erscheine schwach, wenn ich gerecht auch rede. Doch auf Taten trauen versuch ich, wenn auch hoch bejaht, Erwiderung. Ödipus. Schamloser, wen zu schmähen wähnt dein Übermut mit solchem Hohne, mich, den Greisen oder dich, indem du Mord und ehe mir mein Missgeschick vorrückst mit frechem Munde, das ich unbewusst ertrug, ich Armer? So gefiel's den Göttern ja, die wohl vielleicht schon lange grollten meinem Haus. Bei mir ja selber findest du doch nimmermehr den Flecken eines Frevels aus, mit dem ich so an mir und meinem Stamme mich versündigte. Denn sage, wenn ein Gottesspruch dem Vater einst erscholl, er werde fallen durch des Sohnes Hand, wie kannst du billig diese Schuld vorwerfen mir, der noch des Lebens Keime nicht vom Vater noch der Mutter hatte, sondern ungeboren war? Und wenn ich elend, weil ich sah des Lebens Licht, zum Kampf mit meinem Vater kam und ihn erschlug, nicht wissend, weder was ich tat noch gegen wen, wie schältst du füglich, was ich unfreiwillig tat? Auch von der Mutter Ehe zwingst du frecher mich zu reden, du, der Bruder, und errötest nicht. Die will ich offenbaren, kann nicht schweigen mehr. Nun doch bis dahin schweifte dein ruchloser Mund. Ja, mich gebar sie, mich Unseligen, unwissend mich Unwissenden, und die mich gebar hat, sich zur Schande, Kinder mir dem Sohn gezeugt. Doch eines weiß ich sicher, dass du mich und sie mit Willen also schmähtest. Ich vermählte mich ihr nicht mit Willen, rede hier gezwungen nur. Nein, meinen Namen schändet nicht der Ehebund, auch nicht der Mord des Vaters, den du jederzeit mir frech mit bitterm Hohne vorzurücken liebst. Denn auf die eine Frage nur antworte mir, kommt einer, dich, Gerechter, auf der Stelle hier zu töten, wirst du fragen, ob's dein Vater sei, der deinen Tod will, oder ihn zur Strafe ziehn? Ich denke, wenn dein Leben dir lieb ist, du strafst den Mörder, ohne nach dem Recht dich umzusehen. In solches Unheil aber stürzt auch ich hinein durch Götterleitung, und der Geist des Vaters selbst, zum Lichte kehrend, glaub ich, widerspräch es nicht. Doch du, der Ungerechte, du, dem jegliches schön dünkt zu reden, was geziemt und nicht geziemt, sprichst solchen Vorwurf ohne Scheu vor diesen aus. Den Ruhm des Theseus schmeichelnd hochzupreisen, dünkt dir schön, zu rühmen, wie geordnet blüht Athen. Doch spendend solches reiche Lob vergaßest du, daß jedes Volk der Erde, das in frommer Scheu die Götter ehrt, von diesem übertroffen wird, aus dem du mich, den greisen Schützling, rauben willst, mich frech bewältigst und die Töchter schon entführt. Drum ruf ich jetzt zu dieses Haines Göttinnen in tiefer Demut und bestürme sie mit Flehen, zu Schutz und Beistand mir zu nahen, auf dass du lernst, von was für Männern diese Stadt behütet wird. Der Chor. Der Greis, o Herr, denkt edel, doch sein Leben ist voll Ungemach und deiner Hülfe wahrlich wert. Theseus, genug der Worte, jene fliehen mit ihrem Raub davon, und wir Beraubten, wir stehen ruhig hier. Kreon, und was befiehlst du mir zu tun, dem schwachen Greis? Theseus, dorthin vorangehen sollst du mir und meinen Schritt geleiten, um mir selbst es anzukündigen, wenn noch in diesen Räumen du die Töchter birgst. Doch fliehen die Räuber, dann bedarf's der Mühe nicht, denn ihnen eilen andere nach. Nie werden sie's den Göttern danken, diesen auch entflohen zu sein. So geh voran und merke, raubend wirst du Raub, und dich, den Jäger, fing das Glück. Denn was der Trug gewann, der Ungerechte, kann niemals gedeihn. Und helfen soll dir keiner, denn ich weiß, allein und ungerüstet übtest du nicht solchen Hohn des kecken Frevels, dessen du dich jetzt erkühnt. Auf andere Stützen bautest du bei dieser Tat. Deswegen ziemt mir's umzuschauen, und diese Stadt soll nicht zu Schanden werden vor dem einen Mann. Verstehst du dieses, oder dünkt mein Wort auch jetzt dir leer, wie vorhin, als du deinen Plan entwarfst? Kreon, nie werd ich tadeln, was du sagst an diesem Ort. Nach Hause kommend weiß ich, was auch mir geziemt. Theseus, droh immer, aber gehe. Du, mein Ödipus, verweile hier in Frieden und vertraue mir. Wenn ich zuvor nicht sterbe, will ich nimmer ruhen, bevor ich deine Kinder dir zurückgebracht. Ödipus, heil dir, o Theseus, dass du hegst solch edlen Sinn und unser Huldreich waltest voll Gerechtigkeit. Theseus mit Kreon und Gefolge ab. Ödipus, der Chor, erste Strophe. Ach, wär ich, wobald die Schar der Feinde sich wenden wird, in ehrnem Kampf erglüht an Phöbos Küsten oder am Gestade der Fackeln, dort, wo das ehrwürdige Paar mit hehren Wein die Menschen feiern, denen auch frommer Eumolpidenpriester goldnes Schloss die Zunge hemmt. Da, weckend die Kampflust, ahn ich, erhebt um jene zwei jungfräulichen Schwestern sofort Theseus sein hülfreiches Schwert auf dem Gefild hier. Erste Gegenstrophe. Wenn etwa gen Westen nicht zum schneegen Felsen sie aus Oeas Gelände flohn, auf Rossen eilend oder leicht hinrollenden Wagen. Man wird sie fahren, stark ist der Landbewohner Mut und stark der Theseus Söhne Kraft. Denn es blitzt ein jeder Zügel, alle Männer hoch zu Ross, mit prangendem Stirnschmuck stürmen heran die, Pallas, dich, die reisige Göttin und den Meerherrscher feiern, Rheas Sohn, welcher die Erd hält. Zweite Gegenstrophe. Begann er oder säumt der Kampf? Mir ahnt froh das Herz, sie kehre bald wieder, die schweres trug und schweres Leid vom blutsverwandten Manne litt. Zeus führt es heut, heute zum Ende. Guten Kampf, weissagt der Geist mir, könnt ich, Sturmwind gleich, ein schnell hinfliegend Täubchen, hoch zu des Äthers Gewölk entflohn, mit meinem Auge von dorther diesen Kampf erreichen. Zweite Gegenstrophe. Allwaltend Haupt der Götter, Zeus, o allsehender Gott, ihm, dieses Volksherrscher, verleiht zur Siegeswonne Glück, den ruhmgekrönten Fang zu tun. Und Here du, Pallas Athene, dich, den Weidmann, Phöbos, ruf ich, dich, o Schwester, die so rasch die buntgefleckten, flüchtigen Hirsche verfolgt, o naht mit eurem Beistand, ich fleh euch, dieses Landes Bürgern, o fremder Flüchtling, sage nicht, dein Hüter sei ein Lügenseher, denn die Töchter schau ich dort, sich diesem Orte wieder nahen, in treuer Hut. Ödipus, wo sind sie? Wo? Wie sagst du? Theseus, mit Gefolge, Antigone, Ismene, Ödipus, der Chor. Antigone, auf den Vater zueilend. Vater, Vater, ach, o gäb ein Gott dir, ihn zu sehen, den edelsten der Menschen, der uns wieder hergeführt zu dir. Ödipus, mein Kind, ihr kamet wieder? Antigone, ja, uns rettete der Arm des Theseus und der trauten Dienerschar. Ödipus, o tretet her zum Vater, Kind, und lasset euch umarmen, nicht mehr hofft ich eure Wiederkehr. Antigone, dein Wunsch erfüllt sich, Liebe treibt uns schon dazu. Ödipus, wo seid ihr, wo nur? Antigone, beide nahen wir hier zugleich. Ödipus, geliebte Sprossen. Antigone, Kinder liebt ihr Vater stets. Ödipus, des Greises Stützen. Antigone, schwacher Stab des schwachen Manns. Ödipus, mein Liebstes hab ich wieder, ganz unselig wird mein Ende nicht mehr werden, seid ihr nahe mir. Schmiegt euch an beide Seiten mir, o Kinder, fest umschlingt den Vater, dass der Augenlose nicht in seiner Irre länger sich verlassen fühlt. Und was geschehen, meldet mir, so kurz ihr könnt, genügt für eure Jahre doch ein schlichtes Wort. Antigone, da steht der Retter, höre den, mein Vater, an, so dürfte meine Rede bald am Ziele sein. Ödipus zu Theseus, vergib, o Fremdling, wenn ich Wort auf Wort gehäuft bei meiner Kinder ungehoffter Wiederkehr, denn wohl erkenn ich, diese Lust an ihnen ward von keinem andern Manne mir herbeigeführt. Du hast sie mir gerettet und kein anderer Mensch. Und geben dir die Götter, was mein Wunsch erfleht, dir selbst und diesem Lande, weil ich Götterfurcht bei euch allein fand unter allen Sterblichen und edler Milde walten und Wahrhaftigkeit. Dies selbst erfahrend dank ich euch mit diesem Wort, denn was ich habe, wurde mir durch dich allein. Drum reiche mir die Rechte, Herr, auf dass ich sie berühre, küsse, wenn ich darf, dein hohes Haupt. Was aber sag ich, wie verlang ich, Armer, dass du solchen Mann berührest, dem ein jedes Mal der Sünde beiwohnt. Nie begehr ich das von dir, noch würd ich dir's gestatten. Nur ein Sterblicher, der Gleiches trug, kann mit erdulden solches Leid. So sei mir dort willkommen, und auch förder sei mein treuer Hüter, wie du warst bis diesen Tag. Theseus, nicht wunder nimmt mich's, daß du dieser Kinder hier dich freuend länger ausgedehnt der Rede maß, noch daß du mein Vergessen über ihrem Wort. Um solche Dinge wandelt uns kein Kummer an, denn nicht mit Worten mühen wir uns eifriger, dem Leben Glanz zu leihen, als mit unserer Tat. Du siehst es, was ich schwörend dir gelobt, o Greis, erfüll dich alles. Diese bring ich dir zurück lebendig, ungefährdet vom gedrohten Leid. Und wie der Kampf gelungen, was bedarf es hier unnützen Prahlens? Hörst du's doch von ihnen selbst. Auf eine Botschaft aber, die mich eben traf, als ich hierher ging, achte wohl und denke nach. Wohl kurz an Inhalt ist sie, doch bemerkenswert, und unbeachtet soll der Mensch nichts übergehen. Ödipus, was ist es, Aigeus, edler Sohn, belehre mich, dem keine Kunde dessen ward, was du vernahmst. Theseus, ein fremder Mann, so heißt es, nicht aus deiner Stadt, doch deines Stammes, habe, weshalb, weiß ich nicht, am Herd Poseidons, wo ich eben opferte, sich hingeworfen, während ich von dannen zog. Ödipus, wo kommt er her, was heischt er, jenem Sitz genaht? Theseus, nur eines weiß ich, er erbitte sich von dir ein kurzes Wort, nur hieß es, das nicht lästig sei. Ödipus, worüber? Nicht um Kleines wählt er diesen Sitz. Theseus, er komm und wünsche, heißt es, ein Gespräch mit dir, und ungefährdet möcht er dann von hinnen ziehen. Ödipus, wer mag es sein, der dort sich einen Sitz erkor? Theseus, besinne dich, ob einer eures Stamms, o Greis, nicht lebt in Argos, welcher dies von dir begehrt. Ödipus, mein Bester, weiter rede nicht. Theseus, was ist dir denn? Ödipus, o fordre dies nicht. Theseus, doch warum? Erkläre mir. Ödipus, ich weiß, belehrt von diesen, wer der Flüchtling ist. Theseus, wer ist es, rede, den ich so verwerfen soll? Ödipus, mein böser Sohn, o König, dessen Rede mich mit Schmerz erfüllt, wie keines andern Mannes Wort. Theseus, wie? Kannst du nicht anhören und, was dir missfällt, verweigern? Was kann dir zu hören peinlich sein? Ödipus, feindselig tönt dem Vater diese Stimm, o Herr, nicht opfre mich dem Zwange, solches einzugehen. Theseus, doch legt der Altarzwang dir auf, so siehe zu, ob nicht des Gottes Würde dir zu scheun geziemt. Antigone, wohl bin ich jung, doch, Vater, folge meinem Rat, o lass den Mann hier, wie er will, dem eignen Sinn Genüge leisten und dem Gott gefällig sein, und uns gewähre freundlich, daß der Bruder kommt. Getrost, es zieht dich, was er Unwillkommnes sagt, nicht wider deinen Willen ab von deinem Sinn, und Worte hören schadet dir's, gibt doch die Tat, in bösem Sinn entworfen, sich im Worte kund. Er ist dein Sohn, o Vater, darum, wenn er auch der schwersten Frevel schwersten selbst an dir verübt, geziemt es dir nicht, wieder ihm ein Leid zu tun. Nein, lass ihn, böse Kinder hat auch mancher sonst und braust im Zorn auf, aber durch den Zauberlaut der Freundesmahnung wird gebannt der Ungestüm. du wende nunmehr deinen Blick auf jenes Leid, das Leid von deinen Eltern, das du duldetest, und schaust du hierauf, weiß ich, wird's dir offenbar, welch schlimmes Ende schlimmer Zorn zu nehmen liebt. Denn dessen trägst du Zeichen, mächtig mahnende, die blinden Augen, deren Licht in Nacht erlosch. So gib uns nach, denn langes Flehen ziemt sich nicht, wenn wir Gerechtes bitten, noch geziemt es dir, Wohltat empfangen und dafür nicht dankbar sein. Ödipus, ihr zwingt, o Tochter, eine schwere Gunst mir ab durch eure Reden, es sei denn, wie's euch gefällt. Nur bitt ich, Gastfreund, wenn der Jüngling hier erscheint, verstatte niemand, meines Lebens Herr zu sein. Theseus, dies mag ich einmal hören, nicht das zweite Mal, o Greis. Ich will nicht prahlen, glaub indes, du bist in sicherem Schutze, wenn mich selbst ein Gott beschützt. Theseus mit Gefolge ab.